Erster Mose ging zu ganz Israel. Er sprach diese Worte zu ihnen. Zweiter Mose sagte, ich bin 120 Jahre alt. Ich kann euch nicht mehr führen. Jahwe sagte, du wirst den Jordan nicht überqueren. Dritter Jahwe, euer Gott, geht vor euch her. Er wird diese Völker besiegen. Ihr werdet ihr Land bekommen. Josua wird euer Führer sein. Jahwe hat das gesagt. Vierter Jahwe wird mit ihnen tun, was er mit Sihon und Og tat. Er besiegte diese Könige und ihr Land. Fünfter Jahwe gibt sie euch. Ihr sollt mit ihnen tun, was ich euch sagte. Sechster seid mutig und stark. Habt keine Angst vor ihnen. Jahwe, euer Gott, ist mit euch. Er wird euch nicht verlassen. Siebter Mose rief Josua. Er sagte zu ihm vor ganz Israel, sei mutig und stark. Du wirst das Volk in das Land führen. Jahwe versprach dieses Land ihren Vätern. Du wirst es unter sie aufteilen. Achter Jahwe geht vor dir her. Er ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen. Hab keine Angst. Sei nicht traurig. Neunter Mose schrieb dieses Gesetz auf. Er gab es den Priestern. Sie waren die Söhne Levis. Sie trugen die Lade Jahwes. Er gab es auch allen wichtigen Männern Israels. Zehnter Mose gab ihnen eine Anweisung. Nach 7 Jahren, im Jahr der Freiheit, beim Laubhüttenfest, 11. Wenn ganz Israel kommt, um Jahwe zu sehen, an dem Ort, den er wählt. Dann sollst du dieses Gesetz laut vorlesen. 12. Versammle das Volk, Männer, Frauen und Kinder. Auch die Fremden, die bei euch wohnen. Sie sollen hören und lernen. Sie sollen Jahwe, euren Gott, ehren. Sie sollen alle Worte des Gesetzes befolgen. 13. Ihre Kinder, die es noch nicht kennen, sollen es hören. Sie sollen lernen, Jahwe zu ehren. Das gilt für die ganze Zeit im Land. Ihr werdet über den Jordan gehen und das Land bekommen. 14. Jahwe sprach zu Mose, deine Zeit ist gekommen. Du wirst bald sterben. Ruf Josua. Geht in das Zelt der Begegnung. Ich will ihm meine Befehle geben. Mose und Josua gingen in das Zelt. 15. Jahwe erschien im Zelt. Er war in einer Wolkensäule. Die Wolkensäule stand am Zelteingang. 16. Jahwe sprach zu Mose, du wirst bald sterben. Dann wird dieses Volk andere Götter anbeten. Sie werden mich verlassen. Sie werden den Vertrag mit mir brechen. Ich habe diesen Vertrag mit ihnen gemacht. 17. Dann werde ich sehr zornig sein. Ich werde sie verlassen. Ich werde mich vor ihnen verbergen. Viele schlimme Dinge werden ihnen passieren. Sie werden sagen, unser Gott ist nicht mehr bei uns. 18. Ich werde mich dann ganz verbergen. Das ist wegen all des Bösen, das sie taten. Sie wandten sich anderen Göttern zu. 19. Schreibt dieses Lied auf. Lehrt es den Israeliten. Sie sollen es singen. Dieses Lied soll ein Zeuge gegen sie sein. 20. Ich bringe sie in ein gutes Land. Es ist ein Land mit viel Milch und Honig. Sie werden essen und satt sein. Dann werden sie andere Götter anbeten. Sie werden mich nicht mehr ehren. Sie werden den Vertrag mit mir brechen. 21. Wenn schlimme Dinge passieren, soll dieses Lied Zeuge sein. Ihre Kinder werden es nicht vergessen. Ich kenne ihre Gedanken schon heute. Ich weiß, was sie tun werden. Das ist, bevor ich sie in das Land bringe. Ich versprach dieses Land ihren Vätern. 22. Mose schrieb dieses Lied an diesem Tag auf. Er lehrte es den Israeliten. 23. Mose gab Josua, dem Sohn Nuns, Befehle. Er sagte, sei mutig und stark. Du wirst Israel in das Land führen. Ich habe es ihnen versprochen. Ich werde mit dir sein. 24. Mose schrieb alle Worte des Gesetzes in ein Buch. Er war fertig mit dem Schreiben. 25. Mose gab den Leviten einen Befehl. Sie trugen die Lade mit dem Gesetz Jahwes. 26. Nehmt dieses Gesetzbuch. Legt es neben die Lade Jahwes. Es soll dort ein Zeuge gegen euch sein. 27. Ich kenne euren Ungehorsam. Ihr seid sehr stur. Ihr seid schon jetzt ungehorsam gegen Jahwe. Ich bin noch bei euch. Nach meinem Tod werdet ihr noch schlimmer sein. 28. Versammelt alle wichtigen Männer eurer Stämme. Versammelt eure Beamten. Ich will ihnen diese Worte laut sagen. Himmel und Erde sollen Zeugen sein. 29. Ich weiß, nach meinem Tod werdet ihr schlecht handeln. Ihr werdet den Weg verlassen, den ich euch zeigte. Schlimmes wird euch treffen. Ihr werdet tun, was Jahwe nicht mag. Ihr werdet ihn zornig machen. 30. Mose sprach dann laut vor ganz Israel. Er sagte die Worte des Liedes bis zum Ende.